Kundgabe 3251. Empfangen durch Bertha Dudde am 11.09.1944. Chaos. Glaubenskampf. Und es wird kommen, wie es geschrieben steht. Eine geistige Wandlung steht bevor. Jedoch erst nach einem Zustand äußerster Verwirrung, irdischer und geistiger Ratlosigkeit, deutlich erkennbaren satanischen Wirkens und höchster irdischer und geistiger Not. Denn dieses alles muss vorausgehen, auf dass daraus ein neues geistiges Leben hervorgehe, das nun von denen geführt wird, die sich in dieser Endzeit behaupten, die das geistige Leben über das irdische setzen und sich nicht bestimmen lassen, von Gott abzufallen. Diese erleben die neue Zeit, die geistige Wandlung und also auch die Wandlung der alten Erde. Und ihnen wird die Größe Gottes offenbar werden, seine Weisheit, Allmacht und Liebe. Scheinbar ist die ewige Gottheit dem Menschengeschlecht in der letzten Zeit fern, doch in Wahrheit näher denn je. Denn er wirbt um eines jeden Menschen Seele. Und darum ist das ganze Leid auf der Erde, weil es ein letztes Mittel ist zur Gewinnung derer. Und es ist das Leid auch ein Zeichen der Liebe Gottes, der an das Herz des Einzelnen pocht, um sich ihm vernehmbar zu machen. Und so die letzte Zeit gekommen ist, nimmt das Leid und die Trübsal kein Ende mehr, auf dass der Mensch abschließe mit den Freuden der Welt, auf dass er seine Gedanken hinwende auf die Ewigkeit, auf dass er die Erde verachten lerne und nur ihren geistigen Zweck erkenne. Und dann wird ein unsagbar trauriger Vorgang sich abspielen, ausgeführt an den Gläubigen, die treu zu Gott stehen. Es wird dieser einen letzten Ansturm gegen den Glauben bedeuten. Es wird eine Entrechtung eingeführt werden, die alle Gläubigen aus dem Kreis der Allgemeinheit ausstoßen soll. Es wird eine Zeit unsagbarer Leiden für diese Gläubigen kommen, jedoch nur den Mitmenschen so scheinen, denn die Gläubigen selbst verspüren das Leid nicht in dem Maße, wie es den Anschein hat, da die Kraft Gottes ihnen beisteht und sie fähig macht, das ihnen auferlegte Los zu tragen. Je nach der Tiefe des Glaubens ist auch die Tiefe des Leides, das vor der Welt zwar unerträglich erscheint, doch dem Gläubigen keine so große Last ist, dass er es nicht zu ertragen vermag. Die Welt aber versuchet, Triumphe zu feiern. Die Menschen werden materieller denn je eingestellt sein. Sie werden weltlichen Genüssen nachjagen. Sie werden skrupellos nehmen, was ihnen begehrenswert erscheint, ohne Rücksicht auf die Mitmenschen. Und sie werden Unrecht auf Unrecht, Sünde auf Sünde häufen und sich vergehen gegen die göttlichen Gebote, weil sie Gott nicht mehr anerkennen und dies bezeugen in dem offen geführten Kampf gegen die Gläubigen. Und es ist nur eine kleine Schar, die verstreut unter den Menschen lebt, die das nahe Ende erkennt und gefasst erwartet. Denn sie wissen, dass das Ende auch das Kommen des Herrn mit sich bringt und harren gläubig auf ihn, der ihnen Rettung bringen soll, aus tiefster Not. Und Gott segnet ihren tiefen Glauben, indem er sich ihnen offenbart, wo immer die Not groß ist und die Menschen Stärkung benötigen. Er ist bei ihnen zu jeder Zeit, denn jeder gläubige Gedanke ruft ihn herbei. Doch noch bleibt er unsichtbar. Nur in einzelnen Fällen tritt er sichtbar in Erscheinung, bis dann die Stunde gekommen ist, wo er die Seinen entrücket, wo er sie emporhebt, lebenden Leibes, bevor das Vernichtungswerk an der Erde vor sich geht. Und dann ist die große irdische Not beendet, denn die Gläubigen können nicht mehr bedrängt werden, so sie die neue Erde wieder in Besitz nehmen, um als Stamm des neuen Menschengeschlechtes eine neue Erlösungsperiode zu beginnen. Denn alles Böse ist gebannt und also unschädlich gemacht. Amen.